Erster hört zu, die Weisheit ruft laut. Die Klugheit lässt ihre Stimme hören. Zweiter, sie steht oben auf den Hügeln am Weg. Sie steht dort, wo sich Wege kreuzen. Dritter, sie ruft an den Toren der Stadt. Sie spricht am Eingang der Türen. Vierter, ich rufe euch, ihr Männer. Meine Stimme geht an alle Menschen. Fünfter, ihr Unwissenden, lernt klug zu sein. Ihr Toren, lernt Verstand. Sechster, hört zu, denn ich sage wichtige Dinge. Meine Lippen sagen, was richtig ist. Siebter, mein Mund sagt die Wahrheit. Ich hasse böse Worte. Achter, alle meine Worte sind gut. Es gibt nichts Falsches in ihnen. Neunter, kluge Menschen verstehen meine Worte leicht. Wer Wissen hat, findet sie klar. Zehnter, wählt meine Lehre statt Silber. Wählt Wissen lieber als feines Gold. Elfter, Weisheit ist besser als Edelsteine. Nichts Schönes ist so viel wert wie sie. Zwölfter, ich bin die Weisheit. Ich wohne bei der Klugheit. Ich weiß, wie man gute Pläne macht. Dreizehnter, wer Gott ehrt, hasst das Böse. Ich hasse Stolz und böse Wege. Vierzehnter, ich gebe guten Rat und Hilfe. Ich habe Verstand und Kraft. Fünfzehnter, durch mich regieren die Könige. Durch mich entscheiden Herrscher, was richtig ist. Sechzehnter, durch mich führen Chefs ihr Volk. Alle Richter auf Erden brauchen mich. Siebzehnter, ich liebe die Menschen, die mich lieben. Wer mich sucht, wird mich finden. Achtzehnter, Reichtum und Ehre sind bei mir. Ich gebe bleibenden Besitz und Gutes. Neunzehnter, was ich gebe, ist besser als Gold. Mein Gewinn ist wertvoller als Silber. Zwanzigster, ich gehe auf dem Weg, der richtig ist. Ich bleibe auf guten Pfaden. 21. Ich gebe meinen Freunden großen Besitz. Ich fülle ihre Schatzkammern. 22. Gott machte mich am Anfang. Ich war sein erstes Werk vor langer Zeit. 23. Ich wurde vor ewigen Zeiten gemacht. Ich war da, bevor die Erde begann. 24. Es gab noch kein tiefes Meer. Da wurde ich schon geboren. 25. Die Berge und Hügel waren noch nicht da. Vor ihnen wurde ich geboren. 26. Gott hatte das Land noch nicht gemacht. Es gab noch keine Felder und keinen Staub. 27. Ich war dabei, als er den Himmel machte. Er zog einen Kreis um das Meer. 28. Er machte die Wolken oben fest. Er gab den Quellen im Meer Kraft. 29. Er gab dem Meer eine Grenze. Er legte den Grund für die Erde. 30. Ich war wie ein Helfer an seiner Seite. Ich war jeden Tag froh. 31. Ich freute mich über seine ganze Welt. Ich hatte Freude an den Menschen. 32. Nun hört auf mich, meine Söhne. Wer meine Wege geht, wird glücklich sein. 33. Hört auf meine Lehre und werdet weise. Werft sie nicht weg. 34. Ein Mensch ist glücklich, wenn er mir zuhört. Er wartet jeden Tag an meiner Tür. 35. Wer mich findet, findet das Leben. Gott wird sich über ihn freuen. 36. Wer mich nicht findet, schadet seinem Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod.